Erster für den Chorleiter. Dies ist ein Lied von David. Zweiter, der Prophet Nathan kam zu David. Das war, nachdem David mit Bathseba zusammen war. Dritter, Gott, sei gut zu mir, weil du gnädig bist. Nimm meine Fehler weg, weil du sehr barmherzig bist. Vierter, wasche mich ganz sauber von meiner Schuld. Mache mich rein von meiner Sünde. Fünfter, ich weiß genau, was meine Fehler sind. Meine Sünde ist immer bei mir. Sechster, ich habe nur gegen dich gesündigt. Ich habe getan, was dir nicht gefällt. So bist du gerecht in deinem Urteil. Siebter, ich wurde mit Schuld geboren. Meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Achter, du willst Wahrheit in meinem Herzen. Zeige mir Weisheit in meinem Inneren. Neunter, mache mich rein von Sünde mit Ysop. Wasche mich, damit ich weißer als Schnee werde. Zehnter, lass mich Freude und Glück spüren. Meine Knochen sollen sich freuen, die du verletzt hast. Elfter, sieh meine Sünden nicht an. Nimm alle meine Fehler weg. Zwölfter, Gott, gib mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, festen Geist. Dreizehnter, wirf mich nicht von dir weg. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Vierzehnter, gib mir wieder Freude durch deine Hilfe. Gib mir einen Geist, der dir gerne dient. Fünfzehnter, ich will Menschen, die sich abwenden, deine Wege zeigen. Sünder sollen zu dir zurückkommen. Sechzehnter, rette mich vor dem Töten, Gott. Du bist der Gott, der mich rettet. Meine Zunge soll sich sehr über deine Gerechtigkeit freuen. Siebzehnter, Herr, öffne meine Lippen. Dann wird mein Mund dich loben. Achtzehnter, du willst keine Tieropfer. Sonst würde ich sie dir geben. Du magst keine Brandopfer. Neunzehnter, was Gott wirklich will, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und trauriges Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen. Zwanzigster, sei gut zu Zion, weil du gnädig bist. Baue die Mauern von Jerusalem wieder auf. 21. Dann wirst du die richtigen Opfer mögen. Du wirst Brandopfer und Ganzopfer mögen. Dann wird man junge Stiere auf deinen Altar bringen.